sagte ich und ging. Hab echt gedacht, dass mir das einfach so gelingt. Die erste Nacht war ganz okay, die zweite tat schon etwas weh. Glaub nicht, dass ich noch eine überstehe. Denn ohne dich, irgendwie, das lohnt sich nicht. Du bist der Captain meiner Seele, hast mein Schiff voll im Griff. Ich glaubte, ich schaff's allein. Jetzt steh ich hier und ich hoff, du wirst mir verzeihen. Ich brauch dich wieder hier an Bord, am allerliebsten jetzt sofort. Und diesmal halt ich ganz bestimmt mein Wort. Dich.